gestreicht. Das Blut so meine Schuld durchstreicht, macht mir das Herz wieder leicht, macht mir das Herz wieder leicht und spricht mich frei und spricht mich frei. Ruft mich, ihr Heiden, hier zum Streiten, zum Streiten, zum Streiten, zum Streiten. So steht Jesus mir zur Seite, dass ich beherzt, beherzt, beherzt und sieghaft beherzt und sieghaft sei. Die Höllen hier zum Streiten, zum Streiten, zum Streiten, zum Streiten, zum Streiten, so steht Jesus, so steht Jesus mir zur Seite, dass ich beherzt, beherzt, dass ich beherzt und sieghaft sei.